Eile knackt und dessen Sattel nur die Zeit zum nächsten Hunger überbrückt. Dass ein Moskito-Leben führt, dass ewig glücklich bleiben will und dass nichts ärger ist als das Leiden, das es erschafft. Dass in vielfacher Verkleidung immer neue Verlockte von mir ausgezaubert. Dessen Schale süß und dessen Kern bitter schmeckt, dem nur ein kleines bisschen fehlt. Dessen Gott die Perfektion und dessen Wesen Unperfektheit ist. Das ihm rein Gebet auf den Lippen führt. Der ewig Sterbende, der niemals stirbt. Das Salz auf den Bananen, das nicht schmeckt, doch niemals fehlen darf. Das immer guten Rat erteilt, der sein einziger Verbesserungsvorschlag ist. Für das alles gut wäre, wenn nur nicht das liebt, solange es bekommt. Für das es immer nur noch schöner werden kann. Das ewige Versprechen, das es doch nur gut meint. Der ungerecht Beschuldigte, der schließlich ein Recht hat, sich zu verteidigen. Das sich gut stellt. Das genau weiß, was es tut. Das von sich selber fürchtet. Das sich verleugnet. Das sich selbst nicht kennt. Das ebenso raffiniert wie primitiv, ebenso kultiviert wie roh. Ebenso fliegenswillig wie Kornbrot ist. Wessen Laune nur davon abhängt, ob es gibt, was es will. Das nie in den Spiegel schaut und wenn doch gewiss ist, wie sein anderes Gesicht, das sich in alles einschleicht, das zu nichts und niemandem Natur gehört, wo irgendwas nicht stimmt, das man an seinen Nagel erkennt, der Wurm im Apfel, das man verleugnet, die Quelle, aus der nichts strömt, das alle Macht ergriffen hat, das stärker wird, wenn man stärker als es zu sein versucht. Vor dem Gott nachsichtig zurücktritt, das keine Demut kennt, das sich mit allen Tugenden ausgestattet hat, das alles Gute nutzt, das alles an sich reißt, das Verschlingende, das Fass ohne Boden, das Altgewordene, das stets was Neues will, die Schlaflosigkeit. Der Gedanke an den Frühling im Herbst. Die Schwaben des Schwefels, die das Herz belagern. Der Drang zum Tun, der aus den Wollen kommt. Das anders ist, als wie es ist. Das alles in seiner Macht stehende tut, um den Tod zu verhindern. Das von nichts zurückscheut. Das vom Schrecklichsten zum Edelsten alles für sich nutzt. Der unrechtmäßige König, das den Menschen und seine Welt fest in seiner Gewalt hat. Das alle Eigenschaften Gottes zu den Seinen gemacht hat. Das alles, was es bereits durch Stein verwandelt. Dem man niemals trauen kann. Das davon lebt, dass man es bekämpft. Dessen letzte Maske die Angst ist. Dessen wahres Gesicht das haben wollen ist. Das niemals haben kann, was es will. Dem man nur gestorben entkommt. Dem alles hässlich ist. Das alles schön machen will. Dass das immer fasst. Dass man nicht los will. Dass weit und frei und offen sein will. Das alles Elend erschafft. Alles allem Leid entkommen will. Das an sich selbst gebundene, das an sich bindet. Für das Leben die eigene Meinung ist, das aus Liebe Gewinn zieht. Das Gut und Böse an der eigenen Wahrnehmung misst. Das über alles Herrschende, das künstlich Erschaffende, das immer etwas im Sinn hat. Dessen Vegetation eine Wüste ist, das für den er es erkannt hat, nicht länger existiert. Auflöst, wer es gesehen ist. Dass sich nach Geliebtheit sehnt. Das versucht zu lieben. Dessen Tage gezählt sind. Dass sich letztlich selbst vernichtet. Dass immer härter und härter wird. Das auftaucht, sobald sich auf dem Herzen ein Schatten gelegt hat. Das bedeutungsschwere. Dass seine Existenz Wichtigkeit bei ihm ist. Das aus dem, was scheint, besteht. Dass dich immer wieder in seine Fänge zu verstecken sucht. Dass du existiert, weil du Existenz gibst. Dem du die Macht gegeben hast, auf das du die Macht habest. Dessen Opfer du geworden bist, du, der es anstiftete. Das auf sich selbst beharrende, dass es auf eine gewisse Weise haben muss, das Bedingungen stellt, dass man drehen und wenden kann und von jeder Ecke, von der man es auch betrachten will, es niemals sieht, wie es ist. Dass alles reizvoll gestaltet, das Loch, das ewig frisst und niemals satt wird, das vor dem gedeckten Tisch verhungern will, das voll Gier nach dem guten Greifen. Kämpfende, wo kein Frieden ist. Der begleitete Wunschtraum, das immer einen Fehler findet. Die versteckte Absicht, das den anderen verbessern will. Die Not zur Veränderung. Der bittere wahre Geschmack. Gegenübersteht, das Freie zur Zerstörung nutzt, das in einem Körper nur als Verspannung existieren kann. Die Verkörperung des Körperfeindlichen, das schöner Zusehen nicht vermag, das im Tote leben und im Leben sterben will, das im Dunkeln in ein Monster verwandelt, das in alles, was es beginnt, mit seinen Krallen stößt. Lass dich locker lässt, dass ihr mir sich für immer lehrer wird, dass ihr lehrer es wird, umso mehr braucht. Nicht wirklich existiert.